So, hallo zusammen. Servus, Freunde. Hallo. Ich will da gerade mal was ausprobieren. Das ist gut. www.raucherbalkon.de. Ja, das funktioniert. Das haben wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht irgendwo erzählt vertwittert schon, aber aufgenommen nicht. Also die URL raucherbalkon.de ist umgezogen. Die gehört jetzt dir. Ja, was heißt, die gehört mir? Der Micha von Making Tracks war so nett, die für uns freizugeben, weil die gehörte eigentlich ihm. Mhm. Und er hat gesagt, wenn ihr sie haben wollt, dann gebe ich die euch frei, weil das muss man dann jeweils bei seinem Provider, wo man ist, muss man das sagen, und dann gibt es so einen Authority Code, das ist so ein 5-8-stelliger Zahlencode, den gibst du dann demjenigen, der die übernehmen will. Das hat er mir per Twitter DM zukommen lassen, und dann konnte ich das umziehen auf meinen Provider, ja, genau. Und seitdem funktioniert die Umleitung auf unser WordPress. Das heißt, du hast es auf dem Provider von den Soulmans genommen wahrscheinlich, ne? Nee. Nein. Der Provider von den Soulmans liegt bei der MAN-Nutzfahrzeuge, da kann ich nichts machen. Nee, ich bin bei Rackfish, das kann ich ja mal sagen. Die habe ich mir damals ausgesucht, die sind in Gießen. Wie also heißen die? Rackfish? Rackfish, also Registrierungsfisch. Rackfish. Okay. R-E-G und dann fisch.de. Die haben ihren Sitz in Gießen, und was bei denen schön ist, die haben halt einen komplett guten deutschen Support. Die haben so ein Chat, die haben per Mail, also ich kann mit denen ganz gut arbeiten, und die sind auch, ja, ich glaube, die Preise bei Domains, das weiß ich gar nicht, die sind sowieso überall gleich, oder? Kostet eine Domain bei Strato was anderes als bei All Inkle oder was weiß ich wo, 1&1? Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, also ich hatte nur Rackfish gehört, ich dachte, das war jetzt, wo Soulman ist, aber hast du denn da was, wie sagt man, gehostet? Ist da, liegt da irgendwas von dir? Bei Rackfish? Ja. Da habe ich die Domains für das Versuchslabor. Ich habe die für den Karl da. Ich habe den Pferdestall von meiner Frau. Die hat ja auch eine Homepage, habe ich da. Der heißt doch Hühnerstall, ne? Hühnerstall heißt der, genau. Ja, und dann noch die ein oder andere Domain mir mal gesichert. Einfach aus dem Grund, um die im Portfolio zu haben, falls ich die mal brauche. Das verrate ich aber nicht, was das ist. Okay, alles klar. Naja, auf jeden Fall, der Raucherbalkon ist jetzt in unserer Hand. wir haben das Ganze jetzt, das können wir jetzt mal ruhig sagen, als Low-Budget-Version aufgezogen. Also man erreicht das Ganze natürlich auch auf raucherbalkon.wordpress.com. Und wir haben das Ganze, ich sage es mal, in einer Nacht- und Nebel-Aktion zusammengeklöppelt und haben jetzt auch die ganzen Dateien umgezogen oder die ganzen bisher aufgenommenen Raucherbalkon-Folgen auf Archive.org hochgeladen. Und also du warst genauso erstaunt wie ich auch, dass wir die Dateien hochgeladen haben und sie waren dort nicht zu sehen. Ja, erst mal nicht. Das weiß ich, aber weiß ich auch immer noch nicht, warum das so war. Aber auf jeden Fall sind sie ja jetzt alle da. Das ist ja das Wichtigste an der Stelle eigentlich, dass wir da erstmal gut aufgestellt sind. Ja. Und ansonsten geht's weiter wie immer. Und es bleibt ein Community-Projekt. Das ist mir halt wichtig. Also wer kann, der darf, ihr Lieben. Also kommt's auf den Balkon. ihr dürft auch aufnehmen und alles, pipapo, allerdings, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube, ja, ist vielleicht ganz gut, wenn man es nochmal raushaut hier, für die, die es noch nicht ganz mitgekriegt haben, weil es waren viele Fragen, also bei mir zumindest, auf Twitter und sogar teilweise persönlich per Mail, was jetzt los ist und dann kam die Frage, ob der Raucherbalkon die Pott-WG verlässt. Und da musste ich ja grinsen, also ihr Lieben. Ja, das war ja, das war ein schlecht gewähltes Wortspiel von uns. Wir haben, glaube ich, vertwittert, so der Serverumzug ist vollzogen und alle haben gedacht, wir sind auf einen anderen Teamspeak-Server gezogen. Ja, das war irreführend, ja. Ja, ja, wir sind lediglich, also wir nehmen natürlich nach wie vor ja auf, weil der Raucherbalkon ist ja auch Bestandteil der Pott-WG und wir sind ja lediglich auf einen freien Webhoster umgezogen, was wir ja gerade erzählt haben und das war halt ein bisschen irreführend und wie Klaus schon sagt, das ist ein Community-Projekt, hier kann jeder aufnehmen, wie er möchte und wenn irgendwelche Leute aufgenommen haben, wo ich nicht dabei bin oder Klaus mit dabei war oder so, ist das überhaupt kein Problem. Schreibt uns an, schickt uns die Dinger in eine Dropbox irgendwo, wir laden das runter, schickt uns die Shownotes, wir klöppeln das da irgendwo dann schon hoch. Jetzt müssen wir gerade sagen, sind wir beide gerade alleine, deswegen ist das hier so eine Two-Man-Show. Das Einzige, was man vielleicht nochmal sagen sollte, haben wir es beim letzten Mal schon gesagt irgendwie, dass man halt wenn man was aufnehmen möchte, sich auf dem Raucherbalkon halt irgendeinen Sub-Channel erstellt, Aufnahmestudio oder was weiß ich, wie auch immer, damit die Leute, die auf dem Raucherbalkon sich einfach so unterhalten wollen, nicht gestört sind. Wobei, das haben wir auch gesagt, es gibt ja auch noch andere Räume, wie das Arbeitszimmer, das Klo, das Wohnzimmer oder die Wohnküche. Aber wie gesagt, wenn irgendjemand was aufnehmen möchte, sollte man einen Subchannel erstellen und das ist überhaupt kein Problem. Und wenn ihr ganz alleine für euch sein wollt, dann könnt ihr natürlich auch ein Passwort, glaube ich, hinterlegen. Ne? Man kann ein Passwort hinterlegen und ich habe jetzt da noch ein bisschen drüber nachgedacht und ich finde die Lösung mit dem Subchannel mittlerweile sehr, sehr gut. Ich möchte auch dem Raiden nochmal Danke sagen, weil der kennt halt einfach die Infrastruktur von diesem ganzen Teamspeak besser als wir alle, was möglich ist und was nicht möglich ist, weil das Schöne ist hier an so einem Subchannel, wenn ihr den habt, ihr seid als Ersteller, also wenn ihr den Subchannel aufmacht, seid ihr gleichzeitig auch Admin für diesen Unterkanal. Das heißt, ihr habt Möglichkeiten, wenn euch mal jemand stört bei einer Aufnahme, entsprechend aktiv zu werden. Und ja, das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ja, und der Raucherbalkon bleibt halt dann nach wie vor als Kommunikationsplattform. Da trifft man sich, da spricht man und man stört keinen. Ich finde es alles in allem jetzt eine schöne Lösung. Und nur um das nochmal zu sagen, den Wechsel oder den Umzug, den wir jetzt gemacht haben, betrifft nur den Podcast, den es gibt von dem Raucherbalkon. Also da geht es nur um die ganzen Aufnahmen und um die ganze Geschichte, wo wir das veröffentlichen und wie wir veröffentlichen, wenn wir was aufgenommen haben. Der Raucherbalkon an sich ist natürlich ganz klar, der hat sein Zuhause hier in der Pott-WG. Wo auch sonst. Ja, ist halt auch so, ne? Also von daher, hatten ganz viele Leute Angst, du bist verschollen dieses Wochenende. Du wolltest dir so ein strahlungsfreies Wochenende genehmigen, also nicht vom Internet verstrahlt zu werden wie hast du das eigentlich gemeint gestern? Du hast gesagt, so kein Internet oder so gestern? Ich hatte gesagt, so ab jetzt beginnt auch das digitale Wochenende und meinte damit eigentlich, dass ich eigentlich mal so 2-3 Tage mal offline, bisschen so für mich, aber ich weiß nicht. Irgendwie funktioniert das nicht so gescheit. Und letzten Endes in Twitter gucke ich sowieso immer rein. Da komme ich gar nicht mehr raus. Ne? Ich glaube, ich bin da irgendwie addicted to Twitter, sagt, würde man auf Englisch sagen. Ne? Ja gut, also was hattet ihr? Ihr hattet Hoffest oder was? Stallfest? Wir hatten einen Workshop. Workshop. Ponyreiten für Erwachsene. Nein, einen Workshop. So, und zwar hatten wir Das nennt sich, glaube ich, so Teambuilding und Coaching. Wir hatten eine Fußballmannschaft von der A-Jugend aus München da. Die haben halt bei uns quasi so ein Seminar in Anführungsstrichen gemacht, so Teambuilding. Dazu mal was anderes machen wie Fußball spielen. Und haben in dem Zusammenhang für meine Frau einen neuen Zaun gebaut um die Koppel. Und ja. Ach so, also ich kenne das. Ja, ich kenne diese Team. Da gibt's so, ja, so Manager-Seminare gibt es auch und so. Oder Klettergarten. Ja, das wollte ich mir gerade sagen. Ich kenne ja diese Teambildungsgeschichten kenne ich. Also hier bei uns in der Region gibt es ja so Kletterparks, so, dass du dann halt dich da mit deiner Büroetage anmeldest und dann solche Geschichten machst wie gegeneinander, also Vertrauen, also dass man da irgendwie in so einem Hochseilgarten umherklettert, in so einem Kletterpark und muss dann halt irgendwie ja so den Teamzusammenhalt irgendwie festigen. Und so ähnlich habt ihr das dann halt gemacht. Okay, die haben dann halt mal einfach da den Zaun zusammengeklöppelt, aus Eigennutz für deine Frau natürlich. Das hat sie ganz pfiffig gemacht, finde ich. Super. Ja, gut. Dafür haben die ja nichts bezahlt jetzt für den Nachmittag. Das geht Hand in Hand. Bietet das seine Frau an oder hat sie einfach nur gesagt, hallo, ich brauche ein paar helfende Hände und das könnt ihr dann als Teambildungszusammenhalts, wie man das nennt, gibt es da einen Namen für? Nee, meine Frau bietet das offiziell an als Teamcoaching. Das heißt, also das ist jetzt nicht, dass du einen Zaun baust. Das war jetzt bei denen, weil da waren viele junge Burschen dabei, die voll im Saft stehen. Da ist das ganz gut, wenn die mal irgendwie mal ein bisschen sich körperlich betätigen. Und auch so, die macht so Ausritte halt, ne, mit Gruppen, wo dann einfach mal geschaut wird, wie kommt es ihr denn klar, ne? In der freien Natur ohne hierarchische Strukturen, die ihr sonst was ihr im Büro oder in eurem Verein oder was ihr auch immer seid habt. Und nee, das ist fester Bestandteil des Geschäftsmodells, kann man sagen, ja. Du musst dann halt auch irgendwie deinem Gegenüber halt vertrauen, wie in so einem Kletterpark. Ich meine, die vertrauen nicht deinem Kollegen an. Also wenn der dich nicht hält, fällst du runter. Das wäre schlecht. So eine gewisse Verantwortung haben die ja auch. Aber du hast, das hatte ich ja gesehen, das wollte ich nochmal hinterfragen, du hast da, glaube ich, gar nicht drauf reagiert. Du hast Heringsmuffins gebacken, ne? Das war so aus Heringssalat welche, ne? Ich habe keine Heringsmuffins gebacken. Lapskausburger. Nee. Lapskausburger. Okay. Ja, aber mal ganz ehrlich, das sah gruselig aus, was du da gemacht hast. Ich mag, das war Lebensmittelfarbe. Ja, okay. Also ich streiche jetzt mal in Gedanken diesen Punkt für die nächste Aufnahme vom Versuchslabor, kann ich auch hier erzählen, ist kein Problem. Es ist ja so, dass wer Twitter ein bisschen verfolgt und mir auch folgt auf Twitter, der weiß, dass eine meiner Töchter zurzeit versucht, vegan zu leben. Und wir haben gestern vegane Burger gemacht. So, ist ja soweit jetzt mal nicht schwierig. Also du brauchst irgendein Brötchen, ein bisschen Salat, du brauchst eine gescheite Soße. Aber was machst du als Fleischersatz? So, und da hat meine Tochter halt irgendwo auf YouTube ein Video aufgetan, da bastelt jemand diese, heißen die Pellets, heißen die nicht? Da gibt es so einen Namen für die... Pellets kann man nicht essen. Ja, nee, da gibt's ist wurscht. Die haben einen gewissen Namen, dass das Stück Hackfleisch, was drin liegt in dem Burger, das weiß ich jetzt nicht, ist wurscht. Auf jeden Fall gab es da dann die Alternative, und zwar besteht die zu 50% aus rote Beete, dann kommen ein paar Zwiebeln, Gewürze und Zeug dabei und die anderen 50% sind weiße Bohnen. So, das heißt, das Ganze musst du stundenlang kochen, bis dann irgendwie eine konsistente Masse wird. Dann machst du da noch ein bisschen Mehl und Semmelbrösel dran und dann kannst du wirklich ja quasi so Frikadellen beziehungsweise so Burger-Dinger daraus formen, die anbraten und die haust du dann halt zwischen die beiden Brötchenhälften. Ja, aber farblich ist das natürlich ein Brüller dadurch, dass die rote Beete dabei ist. Die färbt ja alles in feinem Hello Kitty Rosa, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, ich gucke ja hier ab und zu ja mal hier, wie heißt der hier dieser Frank Rosin da und Rach, der Restauranttester, und es gibt irgendwie in Berlin gibt's irgendwie so ein ganz super tolles veganes Restaurant, und es ging auch in irgendeiner Reportage, ob das jetzt bei denen war, ging es auch darum, und vegan oder vegetarisch, ja, okay, aber warum muss man immer aus veganen Sachen oder aus vegetarischen Sachen Ersatzprodukte machen? Weil es gibt ja vegetarisches, gehacktes, oder ich glaube hier der Ralf vom Nebensprechen, der hat ja mal vegane Leberwurst gemacht. Warum muss man immer Ersatzprodukte machen? Warum macht man nicht einfach und sagt mal einfach, ich mache ein vegetarisches Gericht, aber es werden ganz, ganz viele Ersatzprodukte gemacht. Warum macht man das? Ich meine, es gibt ja auch vegane Schnitzel. Das ist kein Schnitzel. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, dass diese Produkte letzten Endes dafür da sind, um diesen Übergang vielleicht ein bisschen leichter zu machen. Das ist die einzige Idee, die ich dazu habe. Ne? Weil, wenn du schaust, Leute, die längere Zeit vegan nehmen, ich sage jetzt mal, der Bobson Bob zum Beispiel, der hat seinen Weg gefunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bob hergeht und sich irgend so ein veganes Cordon Bleu irgendwo kauft, was da gibt, gibt's ja alles. Ist ganz klar, ist ja auch toll, dass das gibt. Ich glaube, es ist für die Übergangsphase, weil, dass du einfach so, ist vielleicht so ein Kopfding, dass du einfach sagst, ey, ich habe einen Burger, ja. Weißt du, ich habe früher immer unheimlich gerne Burger gegessen und jetzt habe ich auch einen und schmeckt auch einigermaßen so, wie ich das von früher kenne. Und ich denke mal, die Leute, die länger dabei sind, die finden einen ganz anderen Weg. Ich habe das gestern auch schon gedacht. Ich meine, ich habe die Bohnen und ich habe die rote Beete hier gehabt. Ich hätte noch Kartoffeln da gehabt und Zeug. Ich hätte einen schönen Auflauf kochen, so einen Bohnen-Kartoffel-Auflauf, der wäre auch vegan gewesen, mit ein paar Gewürzen drin und die Zwiebeln nett ein bisschen ordentlich fest angebraten. Den hätte man genauso essen können. Hätte wahrscheinlich sogar, weiß ich nicht, ob besser geschmeckt, aber wäre auch gegangen, und mit rote Beete kannst du auch was machen, aber ich glaube, es ist einfach nur vom Kopf her diesen Übergang zu schaffen. Ne? Also ich habe jetzt nochmal einen Burger und früher oder später, glaube ich, löst sich das dann auch. Bei denen, die es richtig richtig 100% und vom Herzen her machen, glaube ich, dass die sich auch komplett umstellen und ganz anderes Essen zubereiten. Aber ich bin hier nur der Koch. Also ich habe leckere vegetarische, vegane Sachen gesehen, aber das waren halt keine Ersatzprodukte, so nenne ich es einfach mal. Das war also wirklich tolle Sachen mit Kartoffeln und was weiß ich, mit Gemüse irgendwie gemacht. Also, wobei ich ehrlich gesagt, also kein Freund von, wie heißt das rote Zeug? Oh Gott, was? Rote Beete. Ja, rote Beete. Gehe ich überhaupt nicht dran. Ich kenne rote Beete noch früher von meiner Oma, die hat das dann immer noch gemacht. Und Sellerie ist auch so ganz gruseliges Gewürz, Gemüse, ganz schlimm. Also Sellerie, nee. Also nicht die Knolle, die Knolle, die geht auch. Die musst du anbraten, dann geht die. Und diesen Staudensellerie, den mache ich jetzt hier mittlerweile ab und zu so in kleine Streifen geschnitten mit ein bisschen einer netten Soße dabei, so zum Eindippen und so als Snack. Das essen die Kinder auch, sogar alle beide. Ja. Als Dip. Mit Dip, als Snack halt einfach so in so Julienne heißt es, wenn man das schneidet, okay. Streifen. Ja. Tja. Ich persönlich, ich esse ja schon seit Jahren, habe ich ja ein Lieblingsgericht, was 100% vegan ist. Also dementsprechend bin ja quasi hier der Veganer der Herzen, ne? Was denn? Weißt du nicht? Nö. 100% vegan? Bier. Nee. Pommes mit Ketchup. Ja, können wir ja gleich mal drauf zukommen. Aber du hast ja mal eine super coole Brücke gerade gebaut. Ich habe eine Internetseite gefunden, die nennt sich businessinsider.de. Und die haben einen Beitrag geschrieben zum Thema 18 unnützige Dinge, für die ihr 2016 wirklich kein Geld mehr ausgeben solltet. Ich weiß nicht, ob du auf das Ding jetzt gerade noch drauf kommst. Ich verlinke dir das da unten nochmal schnell. Ja, okay, mach mal. Und wenn man da so ein bisschen runterscrollt, jetzt muss ich gerade selber erst nochmal scrollen. Da. Da ist nämlich ein Punkt, deswegen musste ich gerade so schmunzeln, wie du sagtest, Dip. Da steht dann nämlich zum Beispiel portioniertes Obst und Gemüse. Gemüsesticks mit Dip oder Melonen, Ananas und Co. in handlichen Scheiben findet man mittlerweile in jedem Supermarkt. Das sollte man dieses Jahr, also 2000, das ist nicht mehr der heiße Scheiß. Steht da. Starmer. Ja, ja, gut, ja, im fertig gekauft, dass du nicht mehr selber schneiden musst. Ich sehe es gerade hier. Gut, auch weiß ich nicht, für unterwegs. Aber das sind auch echt total lustige Sachen. Das sind nicht, aber auch total nicht so doof eigentlich. Ja, aber sind lustige Sachen bei, was man nicht, also ja. Vitamintabletten soll man auch nicht mehr kaufen. USB-Sticks auch nicht mehr, weil es gibt ja diese ganzen Cloud-Geschichten, aber also ich möchte auf einen USB-Stick nicht verzichten, du? Nee, USB-Stick habe ich am Schlüsselbund dran. Für den Fall der Fälle. Und da sind meistens, also was ich da immer mit habe, sind so 3-4 CDs als MP3, wenn ich mal irgendwo bin, eingeladen oder was zu Besuch und mir gefällt die Musik nicht, dann habe ich zumindest was dabei und kann mal sagen, hey, wollen wir da mal reinhören. Weichspüler soll man auch nicht mehr kaufen, das geht besser. Benutzt ihr Weichspüler beim Wäschewaschen? Nee. Oder habt ihr eine Waschmaschine? Ja, eine Waschmaschine haben wir. Hey, Menschen, die auf einem Tierbauern-Ponyhof arbeiten, was meinst du, die läuft hier eigentlich 24 Stunden fast. Aber Weichspüler habe ich lange nicht gesehen hier in diesem Haushalt, ne. Und was natürlich auch noch vielleicht interessant ist für dich, Kochbücher kauft man auch nicht mehr. Das sind Relikte des letzten Jahrhunderts, weil, ja, stimmt natürlich, wer ein Rezept online kochen will, der nimmt's Internet. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, so, ich möchte mal eben Currysoße machen, dann gebe ich ein Currysoße. Oder wenn ich jetzt hier für dein Hiwi da kochen muss oder so und da kommen dann irgendwelche obskuren Zutaten, wo ich sage, ich kriege die nicht zusammengeklöppelt, dann gucke ich schon mal im Netz nach, was kann man denn damit machen? Es gibt, wie gesagt, also so Sellerie oder so kenne ich nur als Salat. Ich wüsste jetzt nicht, dass man das anbraten kann. Tja. Ja, was ich hier gerade noch sehe in dieser Liste, CDs und DVDs wären auch obsolet. Da kann ich überhaupt nicht mit. Ja, du hast ja mit der Nummer. Ja, weil, du hast ja eine gekauft. Ich habe gerade wieder eine gekauft, ja. Also ich finde diese ganzen Streaming-Dienste, ich habe auch einen Account bei Deezer, das ist also hier dieses Spotify aus Frankreich, um Sachen anzuhören, also reinzuhören mal eben schnell. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach wie vor, na gut, das mag ist vielleicht auch so ein alter Sack-Ding irgendwie, aber wenn mir Sachen wirklich gefallen, dann kaufe ich mir die CD, dass ich die daheim ins Regal stellen kann. Und was ich immer noch nicht gefunden habe, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, diese Zusatzinformation, die du hast, wenn du eine CD hast, das Booklet, was drin ist, ne? Wo du immer nachschlagen kannst, wer spielt bei dem Lied denn Gitarre, beziehungsweise du hast die Texte drin zum Nachlesen und du kannst nachschauen, oh, wir hatten da das Schlagzeug gespielt. Ich wüsste nicht, also bei Deezer habe ich es nicht gefunden, bei Spotify kenne ich mich nicht aus. Wie heißt die Seite? Heißt sie wirklich Deezer? Ja, Deezer. Deezer können wir unten dann verlinken. Mhm. Ist auch so ein Streaming-Dienst. Und deswegen kaufe ich mir gerne DVDs. Und das andere ist, ich meine, ist klar, ich mache mir dann auch, ich ripp mir die auch auf MP3, dass ich die mitnehmen kann auf dem Telefon oder so. Aber das Gefühl, ich habe die irgendwie. Wenn mir mal der Rechner jetzt komplett abraucht oder irgendwas, ne? Oder hast du sie. Dann habe ich sie und kann sie mir neu rippen, kann sie nochmal irgendwo mir wieder anhören. Oder notfalls, wenn ich mal keinen Rechner habe für, kann ja mal sein, hast du eine Woche keinen Rechner, dann lege ich mir die CD halt einfach irgendwie ganz normal in meinen CD-Player und höre die an, ne? Also es ist einfach was in der Hand zu haben, das ist für mich nach wie vor immer noch wichtig. Na gut, diese Hintergrundinformationen und so, ich weiß nicht, das mag vielleicht auch bei dir sein, weil du Musiker bist, dass dich das einfach interessiert. Ich meine, wenn wir beide uns über Musik unterhalten und ich meine, wir sind ja nun ungefähr ein Jahrgang, der eine ein bisschen älter, der andere ein bisschen jünger, aber wenn ich dir jetzt sage, so, keine Ahnung, Deep Purple oder weiß der Geier was, du kannst mir die Namen der Gitarristen oder der Bassisten nennen, kann ich gar nicht, interessiert mich auch überhaupt nicht, aber als Musiker, ich weiß nicht, interessiert das einen ja scheinbar, ne? Ja, mich interessiert das schon. Und da habe ich es halt gleich, wenn ich die CD auflege, habe ich gleich das Heftchen und kann, ich meine, klar, ich kann auch hergehen, ich kann das bestimmt im Netz irgendwo finden. Dann suche ich halt und über Google, ich finde bestimmt raus, wer auf welcher Platte welches Instrument gespielt hat und so. Aber ich finde es so halt einfach schön, du hast die CD in der Hand und ich setze mich dann irgendwo gemütlich hin, höre mir die an und blätter dieses Booklet durch, schaue mir das meist auch noch Fotos dabei von den Leuten und dann, was ich auch immer ganz nett finde, sind am Ende immer diese vielen Dank an und dann bedanken sich ja bei vielen Menschen, die ihnen geholfen haben, dass sie überhaupt in der Lage sind, da ihre Musik machen zu können und so eine CD aufzunehmen. Das ist was, ich bedanke was mich bei meiner Mutter, ist. Bei meinem Onkel. Zum Beispiel, ja, aber beim Kegelverein Blau-Weiß. Ja. Nee, und wenn es nur der nette Spruch ist, dass sich Leute bei ihren Familien bedanken, weil wenn du als Musiker unterwegs bist, da steckt die Familie schon viel zurück. Ja? Und das sind so die Kleinigkeiten, die ja, mag ich. Ja, also wenn ich so ein bisschen zurückdenke, Also ich war immer leicht dafür zu haben, da funktioniert dann auch Werbung, sage ich mal so, für interessante Plattencovers. Also wer nicht weiß, was eine Schallplatte ist, der googelt mal Schallplatte. Das kennen ja manche. Googeln Sie das Wort Vinyl. Hat Vinyl? Autoreifen. Ja, Schallplatte oder CD-Inlays oder so. Also Schallplatte, also eine ganz markante Schallplatte, die mir einfällt, die kennst du auch, ist ja unser Baby. Es gibt eine Schallplatte, ein Album von den Rolling Stones und zwar die Sticky Finger. Die hat einen eingearbeiteten Reißverschluss. Ja, und alle waren enttäuscht, wo sie den aufgemacht haben. Ja, aber wie gesagt, also ich bin glücklicher Besitzer, dass ich dieser LP, also mit dem Originalreißverschluss, weil es gab die dann ja in der Neuauflage wohl nicht mehr mit diesem Reißverschluss, soweit ich das weiß. Das ist halt so eine, ja, wie sagt man, Rarität, ne? Ja, durchaus. Und ja, das ist halt auch, das wird halt auch weniger, so Plattencovers. Also da kann ich ja auch mal eine kurze Geschichte zum Besten geben. Ich habe als, lass mich überlegen, 14-jähriger Bub, da wollte ich ganz dringend eine Schallplatte haben. Und zwar wollte ich haben von Jimi Hendrix die Electric Ladyland. So. Vielleicht können wir das verlinken irgendwo, wie das Cover von der Electric Ladyland aussieht. Da sind nämlich ganz, ganz viele nackte Menschen drauf. So. Und jetzt schleuse mal so eine Platte als 14-Jähriger aus dem Laden. Also bei uns war es damals noch so, da konnte man Schallplatten noch ganz normal eben damals, wie ist das, Kaufland oder irgendwas hieß das damals schon, kaufen. Ne? Mhm. Und dann stand ich da, hatte die Platte mit den ganzen nackten Menschen drauf. Dann habe ich extra noch eine Tüte Chips gekauft und habe die so ganz vorsichtig oben drauf gelegt, dass man das nicht so sieht. Ja, das hast du heute nicht mehr, ne? So dieses ganze Cover-Design und so, die war noch eine Doppel-LP, die konntest du noch aufklappen, dann in der Mitte, oh, hat schon was gehabt. Also ich kann mich noch an ein CD-Inlay erinnern und zwar war das keine Musik und zwar war das hier vom Stand-Up-Comedian Ingo Appelt. Okay. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die erste CD war oder die zweite CD, auf jeden Fall, der hat ja immer das böse F-Wort in den Mund genommen bei seinen Auftritten. Und Und wenn du dieses Inlay aus der CD rausgenommen hast, das konntest du dann aufhalten, das war dann DIN A4-Seite, dann hattest du so als DIN A4-Seite so ihn vorne drauf und dann die ganzen Titel, die da drauf waren und dann halt auch diese ganzen Dankesagungen und bla bla bla. Und wenn du das Ding Cover umgedreht hast, war das, ich glaube, so ein hellblauer Hintergrund und in ganz großen Schwarz stand dann das große F-Wort drauf. Ja, okay. Ja, das ist mit einer Micro-SD-Karte schwieriger. Ja, sicherlich. Ja, klar. Ja. So ist das. Ja. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ach, wegen den 18 Dingern, die unnütz sind. Da schauen wir noch mal ein Stück weiter, oder? Mit den 18 unnützen Dingern, ja, oder? Ja, guck mal gerade. Was haben wir denn da? Ja, es gibt ja. auch auf der Seite zum Beispiel solche Geschichten wie Garantieverlängerung oder sowas. Machst du sowas? Garantieverlängerung? Nee, habe ich noch nie gemacht. Für was? Aber das Garantieverlängerung. Waschmaschine oder was? Ja, Waschmaschine. Aber das ist nicht die Sache. Die gehen ja nach 2 Jahren, gehen die ja kaputt. Das kannst du ja die Uhr nachstellen. Und mittlerweile sind die Sachen ja so günstig, in Anführungsstrichen, nenne ich es mal. Es lohnt ja gar keine Reparatur mehr, beziehungsweise mit dieser Garantieverlängerung, es lohnt sich ja gar nicht mehr. Ich meine, guck dir mal, wenn du einen alten Fernseher hast, so einen Röhrenfernseher, der hält 20 Jahre. Und so ein Flachbildschirm, wie lange hält der? 5, 6 Jahre, wenn überhaupt? Keine Ahnung. Ich meine, gut, du hast keinen Fernseher. Mann, keine Ahnung, dein Klappfahrrad oder was weiß ich, ach nee, das hält ja auch ewig, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ist das so, die ganzen neuen Sachen, die halten doch alle nicht lange, oder? Heutzutage halten die Sachen nicht lang, die preiswert sind, glaube ich. Das ist halt so, ja, was weiß ich, ein MP3-Player, kriegst ja schon einen für unter 10 Euro mittlerweile, ne? Ist die Frage, wie lange der hält. Die Leute sind es, glaube ich, so gewohnt, möglichst preiswert einzukaufen und nehmen das in Kauf, dass so ein Ding halt nach einem Jahr oder zwei halt kaputt ist, in die Tonne wandert und holen sich was Neues. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so der Anspruch, der da zurzeit so herrscht. Ja, aber was gibt es denn noch auf der Seite? Küchenmaschinen nutzt ja auch kein Mensch mehr. Eigentlich. Die Pommesmaschine. Ja, die Pommesmaschine nutzt du. Ja, genau. Ja, jetzt pass aber mal auf. Ich habe ein Pendant zu deiner Pommesmaschine. Und zwar, gut. Ja, ich habe eine Internetseite gefunden, die sich nennt computerbild.de. und die hat sich mal hingesetzt, Amazon Rezension, Bewertung, Produkte, Witziges, und zwar 40 lustige Dinge, die man bei Amazon kaufen kann, und da bin ich ja bald vom Glauben abgefallen. Und als allererstes kann man sich dort nämlich das Pendant, was ich sagte, zu deiner Pommesmaschine, du kannst dir einen Smart-Wurst-Wurst-Toaster kaufen. Ja, oh, der sieht auch schön aus. Den möchte ich. So, liest du den Preis vor oder lese ich den Preis vor? Du hast gerade angefangen, den möchte ich. Dann bitte. Smart Wurst Wurst Toaster. Oh wei, oh wei. Was wäre die Welt ohne Smart Würstchen? Gut, günstig, geht anders, aber wem das Braten in der Pfanne zu lästig ist, der muss eben investieren, steht hier. Preis, festhalten, 987 Euro. Haben wir den 1. April doch schon lange durch, oder? Ja, und ein weiteres kurioses Teil ist, das passt natürlich zum Raucherbalkon, weil durch den Raucherbalkon haben wir den lieben Hans Rosenthal nochmal aufleben lassen mit Dalli Dalli. Eine Gurke ist zu viel, die müssen wir streichen. Es gibt bei Amazon zu kaufen, ich sage gleich, was es ist, aber die Top-Bewertung lautet: Das hat mir wirklich noch gefehlt in meiner Sammlung. Von Dingen, die man sich irgendwo drauf oder reinstecken kann. Nach Tomaten fürs Auge, der Frikadelle fürs Knie, abkaubarem Ohr, Stock für ein A... und Fußkäse. Jetzt also auch endlich die Gurke. Und zwar kann man sich bei Amazon einen Gurkenfinger bestellen. Ja, ich sehe es gerade. Das Ding macht keinen Sinn in irgendeiner Form. Oder es ist nur, dass man ein Finger hat, der ausschaut wie eine Gurke dann anschließend, oder? Ja, ja. Siehst du da irgendwas, was da... Keine Ahnung. Kann man damit besser umblättern im Buch oder was? Nee. Weiß nicht. Ja, Gurkenfinger. Okay. Ja, lustig. Man braucht sich auch morgens nicht mehr hinsetzen und braucht sich die langweiligen Eisenbahnstrecken in Deutschland oder in Europa anzugucken oder ins Kaminfeuer zu gucken beim Fernseher. Man kann sich auch eine DVD bestellen. Waschmaschinenimpressionen. Oh ja, das ist auch großartig. Eine DVD mit Impressionen aus der Waschmaschine. Wozu? Laut Hersteller soll der enthaltene Film entspannend und mit Impressionen von 3 Modellen sogar für aufregende Abwechslung sorgen. Ein leicht flüssiger Klangteppich untermalt die Zehen. Was steht da einem ruhigen DVD-Abend noch im Wege? Hat die Hase. Das wäre doch was für uns zwei, oder? Ja, für die Veganer haben wir auch was. Es gibt bei Amazon auch ein Kuschelgrillhähnchen. Das ist der Hammer. Ah, ja, klasse. Mit Klettverschluss. Oder ein Sack voll Plüschkartoffeln gibt's auch. Okay, warte. Das ist der Hammer. Also. Ach so, ja, aber die beiden muss man natürlich zusammen kaufen. Da haben die natürlich recht. Das stimmt natürlich. Huhn ohne Beilage wäre zu eintönig. Warum nicht einen Sack Kartoffeln dazu? Ach, das ist schön. Ja, den Link muss man auf jeden Fall unten reinnehmen. Das ist eine kurzweilige Unterhaltung. Und zu allem gibt es eine Bewertung. Das ist natürlich echt der Brüller schlechthin. Ich klicke mal durch, was es noch so gibt. Ein super tolles Buch. How to avoid Huck Ships. Zu Deutsch, große Schiffe ausweichen. Kannst du dir ein Buch kaufen? Steht drin, wie man großen Schiffen ausweicht. Hallo? Geht's noch? Ja, wenn man, was ja immer mal passiert, dass man auf einem Floß alleine auf dem Pazifischen Ozean irgendwo rumpendelt, da ist bestimmt wichtig. Also das glaube ich schon. Ja, es gibt natürlich auch noch was Leckeres für die Leute, die gerne Obst essen. Einen sogenannten Bananenslicer. Also, ich weiß es echt nicht. Ja. Oh Mensch, ja. Ja, Klaus, du kochst doch so gerne, Klaus. Es gibt Wenger Schweizer Offiziersmesser. Giant Messer mit Schatulle. Alter, was ist das für ein Messer? Müssen wir ein bisschen weiterklicken? Ja, warte, ich klicke mich gerade mal durch. Ah, die Bananendingens. Achso, habe ich jetzt auch gefunden. Oh, das, ob da die Normbanane reinpasst. Gell? Das Schweizer Offiziersmesser Giant. Okay. Ja, unglaublich. Es sind 40 Dinge, aber wir klicken ja, wir sprechen nicht alle an, aber klick mal zwei weiter. Der Oberkracher ist gerade für mich Raumspray-Hühnersuppe. Ja, das ist auch sehr schön. Gibt es zum Sportpreis von 24,95? Ne? Das heißt, ich sprühe rum und es riecht nach Hühnersuppe bei mir in der Bude? Oh nee. Ja, steht doch da. Warum sollte das Raumspray, warum sollte das Wohnzimmer nicht duften wie eine Küche während der Grippezeit? Oh. Ja, das müsst ihr euch selber anschauen. Das ist liebe Zuhörer, das ist also wirklich unglaublich. Also das sind Dinge. Das finde ich aber schon makaber. Tschernobyler Vier-Augen-König-Barsch in der Dose. Also. Ja. Also ich habe auch irgendwo mal gesehen, man kann sich auch Alpenduft, Luft in der Dose bestellen bei Amazon. Boah, das ist der Hammer. Was ist Toilettenhilfe Squatty Potty? Wussten Sie, dass der Großteil der Deutschen offenbar völlig falsch auf der Toilette sitzt? Ach, da kriegst du da hast du eine Fußbank fürs Klo, ist das? Das gibt's ja gar nicht. Alter, was der war. Oh, dann geht's vielleicht besser. Ja. Gut, ja, da würde ich sagen, abschließend empfehlen wir noch das Einhorn-Kopfband. Für schlappe 64,99. Ich muss sagen, das Einhorn-Stirnband hat mich überzeugt. Anfangs war ich noch skeptisch, ob das tatsächlich Nutzen, aber dann überwand ich meinen Zweifel und was soll ich sagen? Ein Einhorn-Stirnband ist pure Magie. Das glaube ich auch. Um von Einhörnern jetzt nochmal auf Tiere zurückzukommen, nochmal, das wollte ich dich vorhin eigentlich mal fragen. Macht deine Frau auch sowas wie so, es gibt ja so diese Delfintherapien. Gibt's das mit Pferden auch? Schwimmen mit Pferden? Nein. Oh nein! Der war jetzt schlecht. Der war jetzt ganz schlecht. Oh Gott, jetzt bin ich verschluckt. Ich sag mal Prost. Ja, das mache ich auch. Prost, Hadi. Nee, mal ernsthaft, weil oder ich führe das mal weiter. Ich war jetzt nämlich beim Kunden. den seine Frau macht das nämlich, was man mit Delfine macht, Therapien, mit Lamas. Mhm. Die, ja, also die hat Lamas auf der Weide, auf dem Dorf, und da kann man Therapie mitmachen. Und da habe ich, also sie war nicht da, da habe ich den Mann mal gefragt und habe halt gefragt, ist das so ähnlich so eine Therapie wie mit Delfinen? Da sagt er ja. Ich sage, aber warum nimmt man Lamas? Und er sagte, eigentlich kann man das mit jedem Tier machen. Je nach Therapiestufe oder was man braucht oder so, weil die Tiere haben ja ganz verschiedene Eigenschaften. Und bei Lamas ist es wirklich so, Lamas sind sehr, sehr scheue Tiere. Und deswegen muss man also als, ja, ich sag mal als Patient, man muss erstmal ein Vertrauen aufbauen. Also sie geht auch mit dem Lama spazieren, die haben Vertrauen. Und ich habe da mal ganz vorsichtig gefragt, ich sag, wie ist denn das so? Ich sag, Lamas, die spucken ja immer. Und da hat er mir gesagt, ja, das ist eigentlich so ein Ranggehabe unter Lamas selber. Und das Problem ist halt einfach, dass die Lamas, die im Zoo dann halt die Zoobesucher anspucken, die werden halt einfach falsch gehalten und ja, falsch gefüttert, weil die sehen die Leute, die da vor dem Gehege stehen, das ist dann ein ranghöheres Tier, also die können nicht zwischen Mensch und Lama unterscheiden. Ich meine, gut, das kann ich wahrscheinlich auch manchmal nicht. Aber, und deswegen werden auch da mal Zoobesucher angespuckt. Und deswegen so die Frage, gibt's das auch mit Pferden? Oder, also macht jetzt deine Frau nicht, ne? Ja, doch, natürlich. Es gibt ja gerade die Reittherapie, die ist ja gerade in dem Bereich, wo Leute auch körperlich gehandicapt sind, ist das schon ein Einsatzbereich, wo Pferde genutzt werden. Also ich schaue mal, ob ich dazu einen passenden Link finde. Letzten Endes wäre natürlich meine Frau hier der bessere Ansprechpartner, weil ich kenne mich da nicht aus. Ich bin ja da nur im Aufsichtsrat bei dieser ganzen Pferdegeschichte letztendlich nach wie vor. Aber genau das machen wir natürlich. Also Reittherapie ist auch ein ganz großes Thema und das halte ich auch für sinnvoll, weil ich kann mich erinnern, wir haben das gemacht, wo ich Zivildienst gemacht habe. Ich habe Zivildienst gemacht in der Schule für körperlich und geistig Behinderte und da gab es auch freitags immer Reiten für die Kinder. Da war ich aber nie dabei, weil ich mit Pferden nicht so gut kann. Und ja, jetzt immer noch nicht. Also ich denke, ich habe eine Pferdehaarallergie. Ich kann also am Stall bin ich nur, wenn irgendwie handwerkliche Einsätze sind und dann muss ich mich halt entsprechend dopen vorher mit diversen Sprays und Tabletten, dass ich da so einen Tag durchhalte. Und das will ich halt einfach nicht so oft machen. Ne? Das sind dann Ausnahmefälle. Weil ich weiß, dass du auf kurz oder lang, gerade bei diesen Allergiesachen, wird der Körper resistent gegen die Mittel, die helfen auch. Und das will ich eigentlich nicht, weil für Notfall brauche ich die. Okay. Tja. Ja, da haben wir mal eben eine kleine Folge wieder hier zusammengeklöppelt, ne? Ja, war ja jetzt so Sonntagnachmittags dafür. Zum Kaffee? Zum Kaffee, genau. Ganz genau. Also ich musste in eine echte Tanke fahren. Ich habe kein Bier mehr gehabt. Ich habe mir, was habe ich hier geholt? Tubok. Der durstige Mann aus Dänemark. Ja. Ach, das ist nicht so schlecht. Das kann man, wenn es kalt ist, geht es sowieso. Ja. Das ist eiskalt. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass sie in den Tankstellen, also das ist immer kurz vorm Gefrierpunkt, also was sie da drin haben. Ich meine, es ist ja, bei uns in Südniedersachsen, also Sonne scheint ja gerade sehr schön draußen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Bayern ist. Also ihr hattet ja vor 3 Wochen noch Schnee, ne? Ja, wir hatten gestern auch, habe ich auf Twitter gelesen, im Allgäu auch noch Schnee, aber heute hier ist auch schön, ja. War eben schon mit den Kindern bei der Eisdiele vorne. Das ist so unser Sonntagsspaziergang immer mal. Und dann habt ihr selbst gezapftes getrunken, ne? Ja, das sowieso. Aber da war einiges los. Also die Tische draußen, die waren fast komplett belegt. Ja, das ist schon. Wird Sommer, es wird Frühling und das ist auch schön so. Also dann geht's ein bisschen wieder fröhlicher zur Sache, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, also die Leute treten ja alle irgendwie freundlicher gegenüber und alles ist irgendwie, ja, es ist alles irgendwie schöner. Kein tristes Wetter, keine schlechten Launen, so. Ich meine, ich bin gestern wieder Rettungsdienst gefahren, das war, ja, es war nicht so ein schöner Tag gestern, das war wirklich richtig mal lochen und keine schönen Einsätze, das ist dann ja auch bei dem Wetter dann nicht schöner, aber mein Gott, dafür fahren wir Rettungsdienst, um den Leuten zu helfen. Jo, sag ich mal, sind wir durch erstmal wieder, ne, haben wir ein bisschen Aufklärung betrieben, was den Raucherbalkon betrifft und ja, wenn ihr wollt, nehmt einfach auf, ne? Ja, definitiv. Alles ist gut. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Ja. Und hatte dir wünsche ich dann einen schönen Sonntag noch. Und ich glaube, wir zwei werden jetzt mal hier noch ein bisschen so Aftershow-Party machen dann, oder? Richtig. Tschüss. Genau. Servus.